Bibeln dabei habt, schlagt einmal hin zu Jesaja Kapitel 9. If you don't, that's okay. Und wenn ihr sie nicht dabei habt, das ist okay. And I'm going to read a verse from John chapter 14. Und zunächst werde ich einen Vers lesen von Johannes Kapitel 14. Bevor wir das machen, let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, thank you that all things lie naked before your eyes. Danke, dass alle Dinge bloß liegen vor deinen Augen. Die ganze Geschichte, all of our lives, unser ganzes Leben, our deepest motives, unsere tiefsten Motive and the smallest details of our life. Und die kleinsten Kleinigkeiten unseres Lebens. I pray that you'd use this message in our lives tonight. Und Vater, ich bitte dich, dass du diese Botschaft benutzt in unserem Leben heute each, Abend. Each one of us, we pray. In jedem einzelnen Leben bitten in wir. Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Listen to the statement from our Lord in John chapter 14. Hören Sie mal zu über diese Aussage von Jesus in Kapitel 14 vom Johannesevangelium. Verse 27. Vers 27. Peace I leave with you. Frieden hinterlasse ich euch. My peace I give to you. Meinen Frieden gebe ich euch. Not as the world gives. Nicht wie die Welt gibt. Do I give to you. Gebe ich euch. Do not let your hearts be troubled, nor let it be afraid. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht befurchtsam. As we look at the world today, there's a lot to be afraid of. Wenn wir jetzt die Welt uns anschauen, da gibt es viele Dinge, worüber man Furcht oder Angst haben könnte. They say if you wrestle with depression, don't watch the news. Also das heißt, wenn man Depressionen hat, keine Nachrichten schauen, ist besser. In the book of Isaiah, im Buch Jesaja, we have these amazing prophecies about the Lord Jesus. Da finden wir diese erstaunlichen Prophezeiungen über den Herrn Jesus. In the time of Isaiah, in der Zeit Jesajas, you had it was King Ahaz was king. Da war der König Ahas König. But Isaiah had also seen the time of King Uzziah. Aber Jesaja hat auch die Zeiten des Königs Uzzia gesehen. And Uzziah's time was almost as wonderful as the time of Solomon. Und die Zeit Uzzias, die war fast so wunderbar wie die Zeit Salomos. And after he died, aber nachdem er starb, which Isaiah speaks about in Isaiah chapter 6. Und darüber spricht er auch Jesaja im Kapitel 6. There was such a what would you say? The whole world just kind of went down. Die ganze Welt ist irgendwie in einen Niedergang gegangen. Idolatry, immorality, all over. Ehebruch, Unmoral, überall. People didn't fear God like they did. Die Menschen, sie hatten keine Ehrfurcht mehr vor Gott, wie es einmal war. A great spiritual decline. Und es war ein großer geistlicher Niedergang. There was the Assyrians to the north. Im Norden fielen die Assyrer ein. There was always the fear that they were going to come down at any time and take over Israel. Und da gab es immer die Angst, dass sie da einfallen würden und jetzt einfach Israel übernehmen würden. Then there were the Egyptians to the south. Im Süden waren die Ägypter. And it was the same like the world is today. Und es war genauso wie die Welt heutzutage ist. Such an uncertainty. So eine Unsicherheit. You know, we think about nuclear bombs and all this stuff, and wir denken da an Atombomben und all diese Dinge. And they were thinking about chariots and horses and warriors coming. Und sie dachten da an Schlachtpferde und Krieger, die da vielleicht kommen würden. There's no difference than today. Da war kein großer Unterschied zu heute. And in the midst of all of this turmoil. Und mitten all dieser Mühsal hinein. All of this unrest. Diese Unruhen comes this prophecy. Kommt diese Verheißung. And the solution is a child. Und die Lösung ist ein Kind. But not just any child. Aber nicht irgendein Kind. And the child is described here. Und dieses Kind ist hier beschrieben. And these words are sung in Handel's Messiah. Und diese Worte sind auch in dem Messias vom Händel dir gegeben. And it starts in verse 6. Und es beginnt im Vers 6. For a child will be born to us. Denn ein Kind, im Deutschen 5, denn ein Kind ist uns geboren. A son will be given to us. Ein Sohn uns gegeben. And the government will rest on his shoulders. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. And his name will be called Wonderful Counselor. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer Ratgeber. You see four names here. Wir finden hier vier Namen. Wonderful Counselor, Wunderbarer Ratgeber, Mighty God, starker Gott, Eternal Father, Vater der Ewigkeit, Prince of Peace, Fürst des Friedens. There will be no end to the increase of his government of peace. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben. It goes on to say how his kingdom will rule forever. Und dann geht es weiter und es wird gesagt, wie sein Königreich für immer andauern wird. Now, if we could find someone who could fix the world today, wenn wir jemanden finden könnten, der die Welt irgendwie in Ordnung bringt, who would we be looking for? Nach wen würden wir da schauen? Even if we weren't thinking about God, just some person. Wenn wir jetzt nicht so direkt an Gott denken, was für eine Person müsste das sein? Some president of some kind. Vielleicht ein Präsident, irgendwie so, na, ein besonderer Mann. We would look at these four characteristics. Und wir würden diese vier Merkmale suchen. This wonderful counselor. Dieser wunderbare Ratgeber. Is not the picture of some old man. Ist das nicht das Bild von einem alten Mann? Who gives wonderful counsel. Der wirklich wunderbaren Rat gibt. You know, I had problems with my marriage. Ich habe Probleme gehabt mit meiner he Ehe. Gave me wonderful counsel. Und er gab mir wunderbaren Rat. He told me, you know, take your wife out to dinner more. Nimm deine Frau mehr aus. You know, and buy her flowers. Kauf ihr ein paar Blumen. Such a wonderful counselor. Ein wunderbarer Ratgeber. This word wonderful actually means supernatural. Wunderbar bedeutet übernatürlich. It means the counsel he speaks forth, you would be amazed at. Über den Ratschluss, den er gibt, würdest du erstaunt sein. Wouldn't the world be a better place if we just had somebody from some country who could do this? Wäre die Welt nicht ein besserer Ort, wenn es nicht jemanden gäbe aus irgendeinem Land, der das könnte? Like some ambassador would step forward. Vielleicht ein Botschafter, der einfach nach vorne tritt. Or some president. Oder ein Präsident. And he would be and it's interesting, this word counselor. Und interessant, dieses Wort Ratgeber. Can also mean strategist. Kann auch bedeuten, ein Stratege. Is that the world, what the world needs today? Ist das nicht das, was die Welt braucht? We need someone who has supernatural strategy. Jemand, der eine übernatürliche Strategie hat. Who can put China at peace and the Middle East at peace? Der Frieden herstellen kann in China und im Nahen Osten. And in America and Europe. Amerika, somebody. Europa. Somebody who can just sit at a table and say, look. Jemand, der sich an den Tisch setzt und sagt, na schaut. I know the answer. Ich habe die Antwort. And as we hear the answer. Und wenn wir die Antwort hören. We would think. Würden wir denken. Wow. Wow. That's supernatural. Übernatürlich. Well, this is Jesus Christ. Genau, das ist Jesus Christus. He is a supernatural strategist. Er ist ein übernatürlicher Stratege. He is bringing this whole world to a point. Er bringt die ganze Welt zu einem Punkt. World War I. Erster Weltkrieg. Prepared a land for God's people. Hat ein Land für Gottes Volk vorbereitet. In all the chaos of World War II. In dem ganzen Chaos vom Zweiten Weltkrieg. And all the just the whole disaster. Und das ganze Desaster. God prepared a people for the land. Gott hat ein Volk vorbereitet für sein Land. And now God is preparing a people in the land. Und nun bereitet Gott ein Volk in seinem Land vor. To receive him as Messiah. Um ihn als Messias zu empfangen. And the Bible speaks of Jacob's trouble. Und die Bibel spricht von Jakobs Bedrängnis, which is yet to come. Die ja noch kommt. And great tribulation will come yet. Und große Trübsal, die ist, steht noch aus. Until the nation of Israel, it says in the book of Zechariah. Bis die Nation Israels, das heißt so im Buch Zechariah. And they will mourn. Sie werden klagen. And they will understand the nail scars. Und sie werden verstehen die Nägel. And they will weep as a nation. Und sie werden weinen als eine Nation. And they will receive their Messiah. Und sie werden ihren Messias empfangen. Jesus Christ. Jesus Christus. But right now there's a blindness. Aber jetzt, da gibt es eine Verblendung. As Paul spoke about in Romans chapter 9 through 11. Wie Paulus auch darüber spricht im Kapitel 9 bis 11 des Römerbriefes. A blindness. Eine Verblendung. God is working. Gott wirkt. The supernatural strategist from on high. Der übernatürliche Stratege von oben herab. Is guiding history to a climax. Er leitet die Geschichte hin zu einem Höhepunkt. You can read about it in the book of Revelations. Und Sie können darüber nachlesen im Buch der Offenbarung. Where the Lord in Revelations 19 returns once again. Wo der Herr in Kapitel 19 wiederkehrt. In power and glory. In Herrlichkeit und in Macht. To bring his kingdom on the earth. Um sein Königreich hier auf der Erde aufzurichten. A supernatural strategist. Ein übernatürlicher Stratege. But also mighty God. Aber auch mächtiger Gott. This is not just some human being who's thinking. Es ist da nicht einfach nur ein menschliches Wesen, was da denkt. This is Almighty God. Es ist der allmächtige Gott. Jesus can bring about what he thinks through. Jesus kann auch das zustande bringen, was er dadurch gedacht hat. An eternal Father. Ewiger Vater. It doesn't mean he's the Father in the Trinity. Es bedeutet nicht, dass er der Vater ist in der Dreieinigkeit. But it means he's the source of life. He is the source of eternity. Es bedeutet, er ist die Quelle des Lebens, die Quelle der Ewigkeit. And what he's bringing in. Und das, was er da hineinbringt. And what he has planned. Und was er geplant hat. It's not something for 100 years or 1,000. Das ist nicht etwas für ein paar hundert Jahre oder 1,000. Or 10,000. Oder vielleicht 10,000 Jahre. It is something for eternity. Es ist etwas für die Ewigkeit. As the Apostle Paul wrote, wie der Apostel Paulus schrieb, that in the ages to come, dass in den zukünftigen Zeitaltern, he might show us the exceeding riches of his grace, er uns den Reichtum, den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade zeigen wird, in kindness toward us, in Freundlichkeit uns gegenüber, through Jesus Christ. Durch Jesus Christus. But what I want to just speak about for a moment is the Prince of Peace. Aber worüber ich einen Moment sprechen möchte, ist der Friedefürst. This last name. Dieser letzte Name, der dort steht im Kapitel. In Hebrew, Sar Shalom. In Hebräischen, Sar Shalom. The Master. Der Meister. The General. Der General. The Captain. Der Hauptmann. The Lord of Peace. Der Herr des Friedens. And this word peace doesn't just mean the absence of war. Und dieser Begriff Frieden bedeutet nicht einfach nur die Abwesenheit von Krieg. Here is the definition of this peace. Hier gibt es eine Definition jetzt von diesem Frieden. A full and satisfying life. Ein völliges, ein befriedigendes Leben. Having completed the divine purpose for our lives. Dass wir den göttlichen Zweck für unser Leben wirklich erfüllt haben. This is Shalom. Das ist Shalom. Shalom. I wish you a full and complete life. Ich wünsche dir ein volles und ein erfülltes Leben. The way that God designed it for you. The way that God designed it for you. Geschaffen hat. Yeah. The way that God purposed it for you. So wie Gott es für dich bezweckt hat. Shalom. Shalom. And this is the Prince of Peace. Das ist der Friedefürst. And this Prince of Peace, which was Jesus Christ, und dieser Friedefürst, Jesus Christus, made this statement, I give you a peace the world cannot give. Er hat diese Aussage gemacht, ich gebe euch einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. The world gives you a peace based on promises that never happen. Die Welt gibt euch einen Frieden auf Grundlage von Verheißungen, die nie eintreten werden. All over the world they're praying today for peace. In der ganzen Welt wird gebetet um Frieden. But nobody's mentioning Jesus. Aber niemand erwähnt Jesus. Well, some people are, but vielleicht einige. People are hoping for a peace which is defined by the absence of war. Menschen definieren Krieg einfach als Abwesenheit von oder Frieden als Abwesenheit von Krieg. But this kind of peace cannot bring peace into the deepest part of my being. Aber diese Art von Frieden kann nicht Frieden in das Tiefste meines Inneren hineinbringen. Jesus gives us a peace the world cannot give. Jesus gibt uns einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. And this is the peace. Und dies ist der Friede. That despite everything that's happening in the world, dass egal was da in der Welt auch passieren mag, even when things seem out of control, selbst wenn Dinge völlig außer Kontrolle geraten zu scheinen, God is in control. Gott hat die Kontrolle. This is our peace. Das ist unser Friede. And even if my life, selbst wenn mein Leben, the way I think it should be, in der Art, wie ich denke, dass es sein sollte. I wanted to be an engineer and it didn't happen. Ich wollte ein Ingenieur sein und das ist nicht passiert. I wanted to have a big family and I never got married. Ich wollte eine große Familie haben und konnte nie heiraten. I was gonna become an Olympic skier to win the gold medal and ich wollte da Olympiamedaillengewinner werden im Skifahren. And then I had a car accident. Dann war aber ein Unfall. I can never have peace again. Ich kann nie wieder Frieden haben. But Jesus, the great strategist, aber Jesus, der große Stratege, who works all things to the good, der alle Dinge zum Guten wirkt, has a purpose for our life despite circumstances. Hat einen Zweck für unser Leben und das ungeachtet all der Umstände. All of us have been disappointed. Alle von uns sind einmal enttäuscht worden. I, I, And when I grew up, I was so disappointed. Als ich aufwuchs, war ich so enttäuscht. I grew up in such a dysfunctional family. Ich bin in einer so dysfunktionalen Familie aufgewachsen. As I would look at my friends who were from such healthy family situations. Und als ich dann meine Freunde anschaute und sah, dass sie solche gesunden Familienumstände hatten. I would often think, why me? Habe ich mir immer gefragt, warum ich? Warum ich? So disappointed. Ich war so enttäuscht. But as I looked to the Lord, aber als ich dann auf den Herrn schaute, these circumstances do not hinder God. Diese Umstände, sie behindern Gott nicht. From creating a divine purpose for me. Sie hindern Gott nicht daran, einen göttlichen Zweck für mich zu schaffen. Manifesting Christ through my life somehow. Nämlich, dass er Christus manifestiert durch mein Leben. So that despite the circumstances, dass ungeachtet der Umstände, one day when they bury me, eines Tages, wenn sie mich begraben werden, they can write Shalom. Dann können sie auf meinen Grabstein schreiben, Shalom. Rob Prokop. Shalom. Robert Prokop. Shalom, Shalom. Pastor Rob. Shalom. Shalom. Despite everything. Und das ungeachtet all der Dinge. God fulfilled his purpose through your life. Gott hat seinen Zweck durch dein Leben erfüllt. See, our peace is that God takes our life and does something wonderful with it, despite us. Unser Friede besteht darin, dass Gott unser Leben nimmt und etwas Wunderbares tut, ungeachtet unser selbst. This peace is deeper than my emotions. Dieser Friede ist tiefer als meine Emotionen. I may be in unrest in my emotion. Ich mag vielleicht eine Unruhe haben in meinen Emotionen. When Jesus was on the cross, als Jesus am Kreuz hing, his emotions were exploding. Da explodierten seine Emotionen. The pain in his hands and all over his body. Der Schmerz in seinen Händen und am ganzen Körper. But the scripture says for the joy that was set before him. Aber die Schrift sagt, um der Freude willen, die vor ihm gesetzt war. In the midst of our deepest turmoil, inmitten unserer tiefsten Mühsal, there can be peace deeper than my emotions. Da kann es einen Frieden geben, der tiefer ist als unsere Emotionen. It's a peace in my spirit. Es ist ein Friede in meinem Geist. And this is what the world cannot give. Und das ist etwas, was die Welt nicht geben kann. The world can say, look, don't worry, things always work out somehow. Die Welt kann sagen, na, hab keine Angst, das wird schon irgendwie funktionieren. Oh, sure, sure. Ja, ja. Why don't we watch some of the war films and see how things worked out? Warum schauen wir uns nicht ein paar Kriegsfilme an und schauen, wie das da funktioniert? God, Jesus says, I'll give you a peace the world can't give you. Jesus sagt, ich gebe dir einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. I see your life. Ich sehe dein Leben. It's naked before me. Es ist bloß vor mir. Trust me. Vertraue mir. You're playing a chess game. Da wird ein Schachspiel gespielt. You're looking at your life. Und du schaust dir dein Leben an. What are my options? Oh my! Oh wow! What do I do? Und was habe ich für Möglichkeiten? Oh Wahnsinn! Was mache ich jetzt? And the wonderful counselor. Und der wunderbare Ratgeber. Would you trust me with this? Vertraust du mir damit? Listen to me. Hör mir zu. I am a supernatural strategist. Ich bin ein übernatürlicher Stratege. I can make a wonderful thing out of your life. Ich kann etwas Wunderbares aus deinem Leben machen. But you gotta trust me. Aber du musst mir vertrauen. I'm Almighty God, so it's not a problem. Ich bin der allmächtige Gott. Es ist kein Problem. And I'm the Father of Eternity. Und ich bin der Vater der Ewigkeit. The source of life, so that's not a problem. Die Quelle des Lebens, das ist kein Problem. I am the Prince of Peace. Ich bin der Friedefürst. I am the King of a full life. Der König eines vollen Lebens. So don't look at the circumstances. Schau nicht auf die Umstände. Trust me. Vertraue mir. It might look like hell on earth right now. Es mag so ausschauen wie die Hölle auf Erden. In your life. In deinem Leben, gerade jetzt. But I can work it. Aber ich kann es schon bewirken. Trust me, I am the prince. I am Tsar Shalom. Vertraue mir, ich bin Tsar Shalom. Trust me. And Jesus is going to bring the most unbelievable peace to earth when he returns. Und Jesus wird den unglaublichsten Frieden auf die Erde bringen, wenn er wiederkehrt. And everything is building to this point. Und alles arbeitet auf diesen Punkt hin. Es baut darauf hin. It's not getting better. Es wird nicht besser werden. It will get better after he comes back. Es wird besser werden, wenn er wiederkommt. And it's the same thing in our life tonight. Und das ist das Gleiche in unserem Leben heute Abend. Maybe you're here. Und vielleicht sind Sie heute Abend hier. You look at your life and you think, well, I've got peace. Die schauen sich ihr Leben an und sagen, naja, ich habe doch Frieden. I got money in the bank. Geld auf der Kante. I got a beautiful car. Schönes Auto. Nice family. Nette Familie. I got peace. Hab doch Frieden. I was just watching the TV last night and ich habe gestern Abend Fernsehen geschaut. A very famous football coach in America. Ein berühmter Football-Coach, Trainer in Amerika. Amazing success. Einen erstaunlichen Erfolg hatte er. Money, fame. Geld, Ruhm. And this week his 18-year-old son. Und diese Woche geschah mit seinem 18-jährigen Sohn. He committed suicide. Dass er Selbstmord beging. Out of nowhere. Einfach aus dem Nichts heraus. A life just destroyed. Ein Leben einfach weggeworfen, zerstört. This is the world can't give us the peace that God wants to give us. Die Welt kann uns den Frieden nicht geben, den Gott uns geben möchte. But God can give us peace even in those kind of circumstances. Aber Gott kann uns Frieden geben, selbst in diesen Umständen. I'd like to pray with you tonight. Ich möchte mit Ihnen heute Abend beten. On this Christmas Day. Hier am Weihnachtstag. That each one of us would leave this place tonight with the peace of God in our heart. Dass jeder einzelne von uns diesen Platz einfach verlässt mit dem Frieden Gottes im Herzen. That goes deep into the spirit. Den Frieden, der so tief geht in den Geist hinein. A peace we experience through faith. Einen Frieden, den wir erfahren durch den Glauben. As we look to Christ. In dem Moment, wo wir auf Christus schauen. Who lives sovereignly over history. Der da ganz souverän über der Geschichte steht. And I say, okay, I trust my life to you. Und ich sage, okay, ich vertraue dir mein Leben an. It's in your hands. Es liegt jetzt in deiner Hand. You are the wonderful counselor. Du bist der wunderbare Ratgeber. Take it. Nimm es. Breathe on it. Hauche drauf. Lead me somewhere. Führe mich, wo du möchtest. So that when I finish my life, sodass, wenn ich mein Leben beende, I can look back, ich zurückschauen kann. And they can put Shalom on my tombstone. Und sie können Shalom auf meinen Grabstein schreiben. Peace. Frieden. A full life. Ein volles Leben. It was a difficult life, but, es war ein schwieriges but it Leben. Was complete, aber es war vollständig. And it fulfilled God's divine purpose for und me. Es erfüllte Gottes göttlichen Zweck. Für mich. Would you pray with me tonight? Würden Sie heute Abend mit mir beten? Maybe there's somebody here. Vielleicht ist jemand heute Abend hier. And they've never received Christ. Und sie haben vielleicht noch nie Christus empfangen. This is where it begins. Und da beginnt es hier. Jesus, the divine strategist. Jesus, der göttliche Stratege. In the divine counsel with his Father. In dem göttlichen Ratschluss mit seinem Vater. Came to earth. Er kam daraufhin auf die Erde. Became a man. Er wurde Mensch. And went to the cross. Und er ging ans Kreuz. And was mocked and despised. Er wurde verspottet und verachtet. Not understood. Nicht verstanden. And yet he was the Lamb of God. Und doch war er das Lamm Gottes. And in this amazing crisis. Und in dieser erstaunlichen Krise. Jesus the prophet butchered on the cross. Jesus der Prophet am Kreuz dahingeschlachtet. What a defeat. Was für eine Niederlage. What a horrible end to a life. Was für ein schreckliches Ende für ein Leben. The opposite of Shalom. Das ganze Gegenteil von Shalom. This poor carpenter. Dieser arme Schreiner. Who did so much for people. Der so viel getan hatte für now die Menschen. Now he hangs on a cross. Nun hängt er am Kreuz. But wait a minute. Aber warte mal. There is a divine strategy here. Da ist eine göttliche Strategie hier. Because this is God. Weil das ist ja Gott. And as he hangs on the cross, und als er da am Kreuz hängt, it's for a reason. Hat es einen Grund. He is fulfilling his purpose. Er erfüllt seinen Zweck. He is paying for the sins of all mankind. Er bezahlt für die Sünde der gesamten Menschheit. And then he says, it's finished. Und dann ruft er aus, es ist vollbracht. The divine purpose is complete. Der göttliche Zweck, er ist vollendet. And then he descended. Und dann stieg er hinab to the lower parts of the earth, in die Tiefen der Erde, where Abraham was. Da, wo Abraham war. On the third day he rose from the dead. Und am dritten Tag stieg er wieder auf von dem Toten. He was seen by 500 people, er wurde von 500 Leuten gesehen dabei, the disciples. Die Jünger. And they have spoken the good news of his resurrection, und sie haben die gute Nachricht verbreitet von seiner Auferstehung, as far as they could, soweit sie nur konnten. And that message has reached us. Und diese Botschaft hat uns erreicht. And today Jesus is in heaven. Und heute ist Jesus im Himmel. At the right hand of his Father. Zur Rechten des Vaters. And he's a life-breathing spirit. Und er ist ein lebens, spendender Geist. And he can breathe into your life tonight. Und er kann dieses Leben in dein Leben hineinhauchen. Would you pray with me? Würden Sie mit uns beten? God in heaven. Gott im Himmel. Forgive my sin. Vergib meine Sünde. Give me this peace that you promised. Gib mir diesen Frieden, den du versprochen hast. A peace that the world can't give me. Den Frieden, den die Welt mir nicht geben kann. Forgive my sin. Vergib mir meine Sünde. Cleanse me. Reinige mich. So that I can draw near to you. Auf dass ich mich dir nahen kann. Please. Bitte. Be the Lord of my life. Sei der Herr meines Lebens. And for us who believe. Und für uns, die wir glauben. Let this year 2006. Lass dieses Jahr 2006. Be a fruitful year. Ein fruchtbares Jahr sein. In God's divine purpose. In Gottes Zweck. That we might live with peace. Auf dass wir mit Frieden leben. Beyond our circumstances. Jenseits unserer Umstände. Knowing that God is working all things to the good. Da wir ja wissen, dass Gott alles zum Guten wirkt. In our family. In der Familie. In our job. Auch am Arbeitsplatz. He is the Prince of Peace. Er ist der Friedefürst. And he can bring about a full life. Und er kann ein volles Leben ermöglichen. Jesus, thank you tonight. Jesus, danke dir heute you Abend. Are alive. Für dein Leben. And you live for us. Und dass du für uns lebst. We love you and thank you. Wir lieben dich und wir danken dir. Let's stand for a moment. Steh uns für einen Moment auf. And let's sing a song to our Lord. Lass dein Lied singen zu zum Herrn. Let's close our eyes. Schließen wir die Augen. And just picture the Lord in heaven. Und stellen Sie sich den Herrn vor im Himmel. All the angels around. All die Engel um ihn all herum. All the saints in history there. Und die Heiligen der Geschichte sind dort. People that we know. Menschen, die wir kennen. Like Karen. Wie die Karin. Walter Palm. Doru. So many others. Und so viele andere. Let's sing to the Lord. Lass uns zum Herrn singen. Jesus, du bist König in unserem Mitte. Du regierst. Du regierst durch deine Gnade. Du hast deine Feinde überwunden. Du hast deine Feinde beten wir dich an. heaven, thank you tonight. Vater im Himmel, danke heute Abend. For Christmas. Für Weihnachten. That we can have a Christmas in our heart. Dass wir Weihnachten haben können in unserem Herzen. That we can be born. Wir können geboren werden. Born again. Wiedergeboren werden. Jesus is born in our hearts. Jesus wird in unserem Herzen geboren. The Prince of Peace. Der Friedefürst. Lives there forever. Er lebt dort und für immer. Oh Lord. O Herr. Let not one of us leave tonight. Lass nicht einen von uns heute Abend gehen. Without this peace. Ohne diesen Frieden. That you give. Den du gibst. Even today. Und gerade heute Abend. Thank you, Lord. Danke dir, Herr. We praise you tonight. Wir preisen dich heute Abend. Father, we pray for this world. Vater, wir bitten für diese Welt. So many in pain. So viele, die Schmerzen erleiden. So many in prisons. So viele in Gefängnissen. Hospitals. In Spitälern. So many orphans. So viele Waisen. So many poor people. So viele arme Leute. Oh Father, we pray. O Vater, wir bitten dich. That this world would know your peace. Dass diese Welt deinen Frieden erkennen möge. That we would be vessels of it. Und dass wir da Gefäße für sind. Thank you, Lord. Danke, Herr. We pray in your name. Und wir beten in deinem Namen. Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen.